Der Vorsitzende des Zentralvorstandes der Vereinigung der Katholiken Koreas, Kang Ji-yong, gab am 30. Mai eine Stellungnahme ab. Darin unterstrich er: Der verehrte Marschall Kim Jong-un habe auf dem historischen 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas einen hervorragenden Plan für den Aufbau eines starken sozialistischen Staates, wo der Traum und das Ideal des Volkes in die Tat umgesetzt werden, entwickelt und die richtigste Strategie für die selbstständige Vereinigung des Vaterlandes dargelegt. Alle Katholiken der DVRK unterstützen voll und ganz den Bericht des verehrten Marschalls Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas. Dank der drei Katas für die Vereinigung des Vaterlandes als des unsterblichen großen Programms für die selbstständige Vereinigung, das der große Genosse Kim Il-sung, der große Anstrengungen für die Vereinigung des Landes untergenommen habe, geschaffen habe und der gemeinsamen Nord-Süd-Erklärung vom 15. Juni und der Deklaration vom 4. Oktober als des Meilensteins für die selbstständige Vereinigung im neuen Jahrhundert, die vom großen Genossen Kim Jong-il zustande gekommen seien, sowie der Heimat Vereinigungslinien und der klugen Führung des verehrten Marschalls Kim Jong-un, Sonne der Nation und Stern für die Vereinigung des Vaterlandes, werde die Sache der koreanischen Nation für die Vereinigung des Vaterlandes bestimmt siegreich erfüllt. Der Zentralvorstand der Vereinigung der Katholiken Koreas verleihe der Erwartung Ausdruck, dass sich alle katholischen Organisationen und Katholiken im Süden und im Ausland aktiv zum heiligen Kampf dafür einsetzen werden, nach dem patriotischen Appell des verehrten Marschalls Kim Jong-un mit vereinter Kraft der koreanischen Nation den breiten Weg zur Vereinigung des Vaterlandes zu eröffnen.